Sünder kann ich sein, es sei Jerusalem allein vor andern Sünden voll gewesen. Man kann bereits von euch dies Urteil lesen, weil er euch nicht bessert und täglich die Sünden vergrößert, so müsstet ihr alles erschrecken.